Erstes Kapitel. Der Verdacht. Berlach war anfangs November 1948 in Salem eingeliefert worden, in jenes Spital, von dem aus man die Altstadt Berns mit dem Rathaus sieht. Eine Herzattacke schob den dringend gewordenen Eingriff 2 Wochen hinaus. Als die schwierige Operation unternommen wurde, verlief sie glücklich. Doch ergab der Befund jene hoffnungslose Krankheit, die man vermutete. Es stand schlimm um den Kommissär. 2-mal schon hatte sein Chef, der Untersuchungsrichter Lutz, sich mit dessen Tod abgefunden. Und 2-mal durfte er neue Hoffnung schöpfen, als endlich kurz vor Weihnachten die Besserung eintrat. Über die Feiertage schlief zwar der Alte noch, aber am 27. an einem Montag war er munter und schaute sich alte Nummern der amerikanischen Zeitschrift Life aus dem Jahre 45 an. »Es waren Tiere, Samuel«, sagte er, als Dr. Hungertobel in das abendliche Zimmer trat, seine Visite zu machen. »Es waren Tiere«, und reichte ihm die Zeitschrift. »Du bist Arzt und kannst es dir vorstellen. Sieh dir dieses Bild aus dem Konzentrationslager Stutthof an. Der Lagerarzt Nele führt an einem Häftling eine Bauchoperation ohne Narkose durch und ist dabei fotografiert worden.« »Das hätten die Nazis manchmal getan«, sagte der Arzt und sah sich das Bild an, erbleichte jedoch, wie er die Zeitschrift schon weglegen wollte. »Was hast du denn?« Hungertobel antwortete nicht sofort. Er legte die aufgeschlagene Zeitschrift auf Berlachs Bett, griff in die rechte obere Tasche seines weißen Kittels und zog eine Hornbrille hervor, die er, wie der Kommissär bemerkte, sich etwas zitternd aufsetzte. Dann besah er sich das Bild zum 2. Mal. »Warum ist er denn so nervös?« dachte Berlach. »Unsinn«, sagte endlich Hungertobel ärgerlich und legte die Zeitschrift auf den Tisch zu den anderen. »Komm, gib mir deine Hand. Wir wollen nach dem Puls sehen.« Es war eine Minute still. Dann ließ der Arzt den Arm seines Freundes fahren und sah auf die Tabelle über dem Bett. »Es steht gut mit dir, Hans.« »Noch ein Jahr?« Hungertobel wurde verlegen. »Davon wollen wir jetzt nicht reden. Du musst aufpassen und wieder zur Untersuchung kommen.« »Er passe immer auf«, brummte der Alte. »Dann sei es ja gut«, sagte Hungertobel, indem er sich verabschiedete. »Gib mir doch noch das Life«, verlangte der Kranke scheinbar gleichgültig. Hungertobel gab ihm eine Zeitschrift vom Stoß, der auf dem Nachttisch lag. »Nicht die«, sagte der Kommissär und blickte etwas spöttisch nach dem Arzt. »Ich will jene, die du mir genommen hast. So leicht komme ich nicht von einem Konzentrationslager los.« Hungertobel zögerte einen Augenblick, wurde rot, als er Berlachs prüfenden Blick auf sich gerichtet sah, und gab ihm die Zeitschrift. Dann ging er schnell hinaus, so als sei ihm etwas unangenehm. Die Schwester kam. Der Kommissär ließ die anderen Zeitschriften hinaustragen. »Die nicht?« fragte die Schwester und wies auf die Zeitung, die auf Berlachs Bettdecke lag. »Nein, die nicht.« Als die Schwester gegangen war, schaute er sich das Bild von Neuem an. Der Arzt, der das bestialische Experiment ausführte, wirkte in seiner Ruhe götzenhaft. Der größte Teil des Gesichts war durch den Nasen- und Mundschutz verdeckt. Der Kommissär versorgte die Zeitschrift in seiner Nachttischschublade und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er hatte die Augen weit offen und sah der Nacht zu, die immer mehr das Zimmer füllte. Licht machte er nicht. Später kam die Schwester und brachte das Essen. Es war immer noch wenig und Diät, Haferschleimsuppe. Den Lindenblütentee, den er nicht mochte, ließ er stehen. Nachdem er die Suppe ausgelöffelt hatte, löschte er das Licht und sah von Neuem in die Dunkelheit, in die immer undurchdringlicheren Schatten. Er liebte es, die Lichter der Stadt durchs Fenster fallen zu sehen. Als die Schwester kam, den Kommissär für die Nacht herzurichten, schlief er schon. Am Morgen um 10 kam Hungertobel. Berlach lag in seinem Bett, die Hände hinter dem Kopf, und auf der Bettdecke lag die Zeitschrift aufgeschlagen. Seine Augen waren aufmerksam auf den Arzt gerichtet. Hungertobel sah, dass es das Bild aus dem Konzentrationslager war, das der Alte vor sich hatte. »Willst du mir nicht sagen, warum du bleich geworden bist wie ein Toter, als ich dir dieses Bild im Leib zeigte?« Hungertobel ging zum Bett, nahm die Tabelle herunter, studierte sie aufmerksamer denn gewöhnlich und hing sie wieder an ihren Platz. »Es war ein lächerlicher Irrtum, Hans. Nicht der Rede wert.« »Du kennst diesen Dr. Nele.« Berlachs Stimme klang seltsam erregt. »Nein, ich kenne ihn nicht. Er hat mich nur an jemanden erinnert.« »Die Ähnlichkeit müsse groß sein«, sagte der Kommissär. »Die Ähnlichkeit sei groß«, gab der Arzt zu und schaute sich das Bild noch einmal an, von Neuem beunruhigt, wie Berlach deutlich sehen konnte. Aber die Fotografie zeige auch nur die Hälfte des Gesichts. Alle Ärzte glichen sich beim Operieren, sagte er. An wen erinnert dich denn diese Bestie? Das hat doch alles keinen Sinn. Ich habe es dir gesagt, es muss ein Irrtum sein. Und dennoch würdest du schwören, dass er es ist, nicht wahr, Samuel? Nun ja, entgegnete der Arzt. Er würde es schwören, wenn er nicht wüsste, dass es der Verdächtigte nicht sein könne. Sie sollten diese ungemütliche Sache jetzt lieber sein lassen. Es tue nicht gut, kurz nach einer Operation, bei der es auf Tod und Leben gegangen sei, in einem alten Leib zu blättern. Dieser Arzt da, fuhr er nach einer Weile fort und beschaute sich das Bild hypnotisiert von Neuem, könne nicht der sein, den er kenne, weil der Betreffende während des Krieges in Chile gewesen sein. Also sei das Ganze Unsinn, das sehe doch ein jeder. In Chile. Wann ist er denn zurückgekommen, dein Mann, der nicht in Frage kommt, Nele zu sein? 45. In Chile, sagte Berlach von Neuem. Und du willst mir nicht sagen, an wen dich das Bild erinnert? Hungertobel zögerte mit der Antwort. Die Angelegenheit war dem alten Arzt peinlich. Wenn ich dir den Namen sage, Hans, wirst du Verdacht gegen den Mann schöpfen. Ich habe gegen ihn Verdacht geschöpft. Hungertobel seufzte. Siehst du, Hans, das habe ich befürchtet. Ich möchte das nicht, verstehst du? Ich bin ein alter Arzt und möchte niemandem Böses getan haben. Dein Verdacht ist ein Wahnsinn. Man kann doch nicht auf eine bloße Fotografie hin einen Menschen einfach verdächtigen, umso weniger als das Bild nicht viel vom Gesicht zeigt. Und außerdem war er in Chile, das ist eine Tatsache. Was er denn dort gemacht habe, warf der Kommissär ein. Er habe in Santiago eine Klinik geleitet, sagte Hungertobel. In Chile. Sagte Berlach wieder. Das sei ein gefährlicher Kehrreim und schwer zu prüfen. Samuel habe recht, ein Verdacht sei etwas Schreckliches und komme vom Teufel. Nichts macht einen so schlecht wie ein Verdacht, das weiß ich genau. Und ich habe oft meinen Beruf verflucht. Man soll sich damit nicht einlassen. Aber jetzt haben wir den Verdacht und du hast ihn mir gegeben. Ich gebe ihn dir gern zurück, alter Freund, wenn auch du deinen Verdacht fallen lässt. Denn du bist es, der nicht von diesem Verdacht loskommt. Hungertobel setzte sich an des alten Bett. Er schaute hilflos nach dem Kommissär. Die Sonne fiel in schrägen Strahlen durch die Vorhänge ins Zimmer. Draußen war ein schöner Tag, wie oft in diesem milden Winter. »Ich kann nicht«, sagte der Arzt endlich in die Stille des Krankenzimmers hinein. »Ich kann nicht. Gott soll mir helfen, ich bringe den Verdacht nicht los. Ich kenne ihn zu gut. Ich habe mit ihm studiert und zweimal war er mein Stellvertreter. Er ist es auf diesem Bild. Die Operationsnarbe über der Schläfe ist auch da. Ich kenne sie. Ich habe Emmenberger selbst operiert. Hungertobel nahm die Brille von der Nase und steckte sie in die rechte obere Tasche. Dann wischte er sich den Schweiß von der Stirne. Emmenberger. So heißt er. Nun habe ich es gesagt. Fritz Emmenberger. Ein Arzt? Ein Arzt. Und lebt in der Schweiz? Er besitzt die Klinik Sonnenstein auf dem Zürichberg. 32 wanderte er nach Deutschland aus und dann nach Chile. 45 kehrte er zurück und übernahm die Klinik, eines der teuersten Spitäler der Schweiz. Nur für Reiche? Nur für Schwerreiche. Ist er ein guter Wissenschaftler, Samuel? Hungertobel zögerte. Es sei schwer, auf seine Frage zu antworten, sagte er. Er war einmal ein guter Wissenschaftler. Nur wissen wir nicht recht, ob er es geblieben ist. Er arbeitet mit Methoden, die uns fragwürdig vorkommen müssen. Wir wissen von den Hormonen, auf die er sich spezialisiert hat, noch herzlich wenig. Und wie überall in Gebieten, die sich die Wissenschaft zu erobern anschickt, tummelt sich allerlei herum. Wissenschaftler und Scharlatane, oft beides in einer Person. Was will man, Hans? Emmenberger ist bei seinen Patienten beliebt und sie glauben an ihn wie an einen Gott. Das ist ja das Wichtigste, scheint mir, für so reiche Patienten, denen auch die Krankheit ein Luxus sein soll. Ohne Glauben geht es nicht, am wenigsten bei den Hormonen. So hat er eben seine Erfolge, wird verehrt und findet sein Geld. Wir nennen ihn denn ja auch den Erbonkel. Hungertobel hielt plötzlich mit Reden inne, als reute es ihn, Emmenbergers Übernamen ausgesprochen zu haben. Den Erbonkel. Wozu diese Spitzname? Die Klinik habe das Vermögen vieler Patienten geerbt, antwortete Hungertobel mit sichtlich schlechtem Gewissen. Das sei dort so ein wenig Mode. Das ist euch Ärzten also aufgefallen? Die beiden schwiegen. In der Stille lag etwas Unausgesprochenes, vor dem sich Hungertobel fürchtete. Du darfst jetzt nicht denken, was du denkst. Ich denke nur deine Gedanken. Wir wollen genau sein. Mag es auch ein Verbrechen sein, was wir denken. Wir sollten uns nicht vor unseren Gedanken fürchten. Nur wenn wir sie vor unserem Gewissen auch zugeben, vermögen wir sie zu überprüfen. Und wenn wir Unrecht haben, zu überwinden. Was denken wir nun, Samuel? Wir denken, Emmenberger zwingt seine Patienten mit den Methoden, die er im Konzentrationslager Stutthof lernte, ihm das Vermögen zu vermachen. Und tötet sie nachher. Nein, rief Hungertobel mit fiebrigen Augen. Nein. Er starrte Berlach hilflos an. Wir dürfen das nicht denken. Wir sind keine Tiere. Er erhob sich, um aufgeregt im Zimmer auf und ab zu gehen, von der Wand zum Fenster, vom Fenster zum Bett. Mein Gott, es gibt nichts Fürchterlicheres als diese Stunde. Der Verdacht, sagte der Alte in seinem Bett. Und dann noch einmal unerbittlich. Der Verdacht. Hungertobel blieb an Berlachs Bett stehen. Vergessen wir dieses Gespräch, Hans. Wir ließen uns gehen. Freilich, man liebt es manchmal, mit Möglichkeiten zu spielen. Das tut nie gut. Kümmern wir uns nicht mehr um Emmenberger. Je mehr ich das Bild ansehe, desto weniger ist er es. Das ist keine Ausrede. Er war in Chile und nicht in Stutthof. Und damit ist unser Verdacht sinnlos geworden. In Chile, sagte Berlach. Und seine Augen funkelten gierig nach einem neuen Abenteuer. Sein Leib dehnte sich und dann lag er wieder unbeweglich und entspannt, die Hände hinter dem Kopf. Du musst jetzt zu deinen Patienten gehen, Samuel. Die warten auf dich. Ich wünsche, dich nicht länger aufzuhalten. Vergessen wir unser Gespräch. Das wird am besten sein. Da hast du recht. Als Hungertobel sich unter der Türe noch einmal misstrauisch zum Kranken wandte, war der Kommissär eingeschlafen. Zweites Kapitel. Das Alibi. Am anderen Morgen fand Hungertobel den Alten um 7:30 nach dem Morgenessen beim Studium des Stadtanzeigers etwas verwundert, denn der Arzt war früher als sonst gekommen und Berlach pflegte um diese Zeit wieder zu schlafen oder doch wenigstens die Hände hinter dem Kopf vor sich hin zu dösen. Auch war es dem Arzt, als sei der Kommissär frischer als sonst, und aus seinen Augenschlitzen schien die alte Vitalität zu leuchten. »Wie es denn gehe«, begrüßte Hungertobel den Kranken. »Er wittere Morgenluft«, antwortete dieser undurchsichtig. »Ich bin heute früher als sonst bei dir, und ich komme auch nicht eigentlich dienstlich. Ich bringe nur schnell einen Stoß ärztlicher Zeitungen. Die Schweizerische Medizinische Wochenschrift, eine französische und vor allem, da du auch Englisch verstehst, verschiedene Nummern der Lancet, der berühmten englischen Zeitschrift für Medizin.« »Das ist lieb von dir anzunehmen, ich interessiere mich für dergleichen«, antwortete Berlach, ohne vom Anzeiger aufzublicken. »Aber ich weiß nicht, ob es gerade die geeignete Lektüre für mich ist. Du weißt, ich bin kein Freund der Medizin.« »Das sagt einer, dem wir geholfen haben.« »Eben«, sagte Berlach, »das mache das Übel nicht besser.« »Was er denn im Anzeiger lese?«, fragte Hungertobel neugierig. »Briefmarkenangebote.« Der Arzt schüttelte den Kopf. »Trotzdem wirst du dir die Zeitschriften ansehen, auch wenn du um uns Ärzte für gewöhnlich einen Bogen machst. Es liegt mir daran, dir zu beweisen, dass unser Gespräch gestern eine Torheit war, Hans. Du bist Kriminalist, und ich traue dir zu, dass du aus heiterem Himmel unseren verdächtigen Modearzt samt seinen Hormonen verhaftest. Ich begreife nicht, wie ich es vergessen konnte. Der Beweis, dass Emmenberger in Santiago war, ist leicht zu erbringen. Er hat von dort in verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften Artikel veröffentlicht, auch in englischen und amerikanischen, hauptsächlich über Fragen der inneren Sekretion und sich damit einen Namen gemacht. Schon als Student zeichnete er sich literarisch aus und schrieb eine ebenso witzige wie glänzende Feder. Du siehst, er war ein tüchtiger und gründlicher Wissenschaftler. Umso bedauernswerter ist seine jetzige Wendung ins Modische, wenn ich so sagen darf. Denn was er gegenwärtig treibt, ist doch nun zu billig. Schulmedizin hin oder her. Der letzte Artikel erschien in der Lancet noch im Januar 1945, einige Monate bevor er in die Schweiz zurückkehrte. Das ist gewiss ein Beweis, dass unser Verdacht eine rechte Eselei war. Ich schwöre dir, mich nie mehr als Kriminalist zu versuchen. Der Mann auf dem Bild kann nicht Emmenberger sein, oder die Fotografie ist gefälscht. Das wäre ein Alibi, sagte Berlach und faltete den Anzeiger zusammen. Du kannst mir die Zeitschriften dalassen. Als Hungertobel um 10 zur ordentlichen Arztvisite zurückkam, lag der Alte eifrig in den Zeitschriften lesend in seinem Bett. Ihn scheine auf einmal die Medizin doch zu interessieren, sagte der Arzt verwundert und prüfte Berlachs Puls. Hungertobel habe recht, meinte der Kommissär. Die Artikel kämen aus Chile. Hungertobel freute sich und war erleichtert. Siehst du, und wir sahen Emmenberger schon als Massenmörder. Man hat heute in dieser Kunst die frappantesten Fortschritte gemacht, antwortete Berlach trocken. Die Zeit, mein Freund, die Zeit. Die englischen Zeitschriften brauche ich nicht, aber die schweizerischen Nummern kannst du mir lassen. Emmenbergers Artikel in der Lancet sind doch viel bedeutender, Hans, widersprach Hungertobel, der schon überzeugt war, dem Freund gehe es um die Medizin. Die musst du lesen. In der medizinischen Wochenschrift schreibe Emmenberger aber Deutsch, entgegnete Berlach etwas spöttisch. Und? Fragte der Arzt, der nichts begriff. Ich meine, mich beschäftigt sein Stil, Samuel, der Stil eines Arztes, der einst eine gewandte Feder führte und nun reichlich unbeholfen schreibt. Was denn dabei sei, fragte Hungertobel, noch immer ahnungslos mit der Tabelle über dem Bett beschäftigt. So leicht ist ein Alibi nun doch nicht zu erbringen. Was willst du damit sagen? Du bist den Verdacht immer noch nicht los. Berlach sah seinem fassungslosen Freund nachdenklich ins Gesicht, in dieses alte, noble, mit Falten überzogene Antlitz seines Arztes, der es in seinem Leben mit seinen Patienten nie leicht genommen hatte und der doch nichts von den Menschen wusste. Und dann sagte er: Du rauchst doch immer noch deine Little Rose of Sumatra, Samuel. Es wäre jetzt schön, wenn du mir eine anbieten würdest. Ich stelle es mir angenehm vor, so eine nach meiner langweiligen Haferschleimsuppe in Brand zu stecken. Drittes Kapitel: Die Entlassung. Doch bevor es noch zum Mittagessen kam, erhielt der Kranke, der immer wieder den gleichen Artikel Emmenbergers über die Bauchspeicheldrüse las, seinen ersten Besuch seit seiner Operation. Es war der Chef, der um 11 das Krankenzimmer betrat und etwas verlegen am Bett des Alten Platz nahm, ohne den Wintermantel abzulegen, den Hut in der Hand. Berlach wusste genau, was dieser Besuch bedeuten sollte. Und der Chef wusste genau, wie es um den Kommissär stand. Nun, Kommissär, wie geht's? Wir mussten ja zeitweilig das Schlimmste befürchten. Langsam aufwärts, antwortete Berlach und verschränkte wieder die Hände hinter dem Nacken. Was lesen Sie denn da? Fragte Lutz, der nicht gern aufs eigentliche Thema seines Besuches kam und nach einer Ablenkung suchte. Ei, Berlach, Sie da medizinische Zeitschriften. Der Alte war nicht verlegen. Das liest sich wie ein Kriminalroman. Man erweitert ein wenig seinen Horizont, wenn man krank ist, und zieht sich nach neuen Gebieten um. Lutz wollte wissen, wie lange denn Berlach nach Meinung der Ärzte noch das Bett hüten müsse. 2 Monate. 2 Monate soll ich noch liegen. Nun musste der Chef, ob er wollte oder nicht, mit der Sprache heraus. Die Altersgrenze, Kommissär. Sie verstehen. Wir kommen wohl nicht mehr darum herum, denke ich. Wir haben da unsere Gesetze. Ich verstehe, antwortete der Kranke und verzog nicht einmal das Gesicht. Was sein muss, muss sein. Sie müssen sich schonen, Kommissär. Das ist der Grund. Und die moderne wissenschaftliche Kriminalistik, wo man den Verbrecher findet wie ein etikettiertes Konfitürenglas, meinte der Alte, Lutz etwas korrigierend. Wer nachrücke, wollte er noch wissen. Rötlisberger. Er hat ja Ihre Stellvertretung schon übernommen. Der Rötlisberger, der wird mit seinen 5 Kindern auch froh sein über das bessere Gehalt. Von Neujahr an? Von Neujahr an. Noch bis Freitag also, sagte Berlach, und dann sei er Kommissär gewesen. Er sei froh, dass er nun den Staatsdienst hinter sich habe, sowohl den türkischen als auch den bernischen. Nicht gerade, weil er jetzt wohl mehr Zeit habe, Molière zu lesen und Balzac, was sicher auch schön sei, aber der Hauptgrund bleibe doch, dass die bürgerliche Weltordnung auch nicht mehr das Wahre sei. Er kenne sich aus in den Affären. Die Menschen seien immer gleich, ob sie nun am Sonntag in die Hagia Sophia oder ins Berner Münster gingen. Man lasse die großen Schurken laufen und stecke die kleinen ein. Überhaupt gäbe es einen ganzen Haufen Verbrechen, die man nicht beachte, nur weil sie etwas ästhetischer seien als so ein ins Auge springender Mord, der überdies noch in die Zeitung komme, die aber beide aufs Gleiche hinausliefen, wenn man's genau nehme und die Fantasie habe. Die Fantasie, das sei es eben, die Fantasie. Aus lauter Fantasiemangel begehe ein braver Geschäftsmann zwischen dem Aperitif und dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschäft ein Verbrechen, das kein Mensch ahne und der Geschäftsmann am wenigsten, weil niemand die Fantasie besitze, es zu sehen. Die Welt sei aus Nachlässigkeit schlecht und daran, aus Nachlässigkeit zum Teufel zu gehen. Diese Gefahr sei noch größer als der ganze Stalin und alle übrigen Josefe zusammengenommen. Für einen alten Spürhund wie ihn sei der Staatsdienst nicht mehr gut. Zu viel kleines Zeug, zu viel Schnüffelei. Aber das Wild, das Rentiere und das man jagen sollte, die wirklich großen Tiere, meine er, würden unter Staatsschutz genommen wie im zoologischen Garten. Der Dr. Lucius Lutz machte ein langes Gesicht, als er diese Rede hörte. Das Gespräch kam ihm peinlich vor. Und eigentlich fand er es unschicklich, bei so bösartigen Ansichten nicht zu protestieren. Doch der Alte war schließlich krank und Gott sei Dank pensioniert. Er müsse nun leider gehen, sagte er, den Ärger hinunterschluckend. Er habe um 11:30 noch eine Sitzung mit der Armendirektion. Die Armendirektion habe auch mehr mit der Polizei zu tun als mit dem Finanzdepartement. Da stimme etwas nicht, bemerkte darauf der Kommissär, und Lutz musste wieder das Schlimmste befürchten, doch zu seiner Erleichterung zielte Berlach auf etwas anderes. »Sie können mir einen Gefallen tun, jetzt, da ich krank bin und zu nichts mehr zu gebrauchen.« »Aber gern.« »Sehen Sie, Doktor, es handelt sich um eine Auskunft. Ich bin für mich privat etwas neugierig und vergnüge mich in meinem Bett mit kriminalistischen Kombinationen. Auch eine alte Katze kann das Mausen nicht lassen. Da finde ich in einem Leif das Bild eines Lagerarztes der SS von Stutthof namens Nele. Fragen Sie doch einmal nach, ob der noch in einem Gefängnis lebe oder was sonst aus ihm geworden sei. Wir haben doch den internationalen Dienst für diese Fälle, der uns nichts kostet, seit die SS zur Verbrecherorganisation erklärt worden ist.« Lutz notierte sich alles. Er werde nachfragen lassen, versprach er, verwundert über den Spleen des Alten. Dann verabschiedete er sich. »Leben Sie wohl und werden Sie gesund. Noch diesen Abend will ich Ihnen Bescheid geben lassen. Dann können Sie nach Herzenslust kombinieren. Der Blatter ist auch noch da und will Sie grüßen. Ich warte draußen im Wagen.« So kam denn der große, dicke Blatter herein, und Lutz verschwand. »Grüß dich, Blatter«, sagte Berlach zum Polizisten, der oft sein Chauffeur gewesen war. »Das freut mich, dich zu sehen.« »Es freue ihn auch«, sagte Blatter. »Sie fehlen uns, Herr Kommissär. Überall fehlen Sie uns.« »Nun, Blatter, jetzt kommt der Rötlisberg an meinen Platz und wird ein anderes Lied singen, stelle ich mir vor.« »Schade. Ich will ja nichts gesagt haben, und der Rötlisberger ist sicher auch recht, wenn Sie nur wieder gesund werden.« »Blatter, kenne doch das Antiquariat in der Mathe, das der Jude mit dem weißen Bart besitze, der Feitelbach?« fragte Berlach. »Der mit den Briefmarken im Schaufenster, die immer die gleichen sind.« »Dann geh doch noch diesen Nachmittag dort vorbei und sag dem Feitelbach, er soll mir Gullivers Reisen ins Salem schicken. Es ist der letzte Dienst, den ich von dir verlange.« »Das Buch mit den Zwergen und Riesen?« »Siehst du, Blatter, ich liebe eben Märchen.« Irgendetwas in diesem Lachen kam dem Polizisten unheimlich vor. Aber er wagte nicht zu fragen.